Brief an einen Unterstützer. Heute Morgen habe ich zum ersten Mal in 10 Tagen frische Luft atmen können. Ich stelle mir vor, dass jemand hofft, ich werde eines Tages wegen einer solchen Behandlung das Handtuch werfen. Ich werde klein beigeben und bitten, nach Deutschland abgeschoben zu werden. Solange meine verschiedenen Gerichtssachen vorangehen, werden meine Feinde auf so etwas lange warten müssen. Nach so vielen Jahren Rechtskampf gegen mich hätten sie mit so etwas rechnen sollen. Aber der Hass macht diese Menschen so blind, dass sie anscheinend überrascht davon sind, wer ich bin, dass ich tatsächlich derjenige bin, der ich bin. All das ist mir rätselhaft. Es scheint fast, als sei jemand mit einem perfekten Plan aufgetreten. Und plötzlich gehen juristische Zündelminen hoch, wo sie keine zu finden erwartet hatten. Meine Anwälte in den Vereinigten Staaten haben bereits einen 45-seitigen Berufungsantrag beim Sixth Circuit Appeal Court in Cincinnati eingereicht. Ein Anwalt hat 15 Jahre Erfahrung als Einwanderungsfachmann. Er sagt, er habe noch nie so viele Verstöße gegen US-Einwanderungsgesetze in irgendeinem Fall gesehen, mit dem er zu tun hatte, wie in meinem. Sie hatten kein Recht, mich zu verhaften, keine rechtliche Zuständigkeit, mich festzuhalten und hätten mich niemals abschieben dürfen, ohne dass mehrere Gerichte unterschiedlicher Instanzen meinen Fall geprüft hätten. Er sagt, es wäre einer der schockierendsten und bedeutendsten Einwanderungsfälle dieser Generation. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir das schrecklich teure Buch »Kleines Waisenmädchen Annie« schickst. Ich wusste von dem fantastischen Erfolg dieser Serie, hatte aber tatsächlich nie gesehen, wie sie aussah. Schau mal, wie einfach die Abläufe der Geschichten sind und wie unkompliziert die Zeichnungen. Die Bevölkerung Amerikas kann nicht sehr anspruchsvoll oder intellektuell gebildet sein. Kein Wunder, dass sie willens waren, ihre Brüder in Europa so leichthin auf Betreiben der jüdischen Anstifter von 2 Weltkriegen umzubringen und wiederum sich so leicht in den Krieg im Irak hineinlügen lassen. Die Kommission für Menschenrechte hat mich in Abwesenheit im Jahre 2002 angewiesen, die Webseite einzustellen, Ingrids Webseite, schon 1994 von ihr angefangen. Jeder Tag, den ich in Einzelhaft und Höchstsicherheitsverwahrung zubringe, verstärkt den Beweis, dass ich diese Webseite nicht betreibe, worauf ich immer bestanden habe. Ingrid ist Amerikanerin. Sie hat das Recht der Redefreiheit. Unsere Feinde können so viele Wutanfälle bekommen, wie sie wollen. Die Zündelzeit bekommt jetzt zwischen 1 Million und 1,2 Millionen Besucher im Monat, die sich durchschnittlich 2,5 Dokumente anschauen. Darum sehen die Bonn-Berliner Bonzen rot, wenn Zündels Name genannt wird. Auch in Deutschland werde ich gerichtliche Schritte unternehmen, um für meine Rechte zu kämpfen. Das heißt, meine politischen Feinde haben einige harte Nüsse zu knacken, was keinesfalls meine Schuld ist. Hätten sie mich in Tennessee in Ruhe gelassen, dann hätten weder die Juden noch die kanadische Regierung oder die Politiker in Bonn oder Berlin die Kopfschmerzen, die sie jetzt quälen. Ehrlich gesagt empfinde ich eine gewisse Schadenfreude, ganz gleich wie unbequem mein hartes Bett und wie unerfreulich meine augenblickliche Lage sein mag. Es ist eine Genugtuung für mich, von Ingrid zu erfahren, wie unsere Gegner, oft über ganze Seiten der kanadischen Presse hinweg, über die Tatsache lamentieren, dass ich die Unverfrorenheit hatte, hierher zurückzukommen und mich sogar zu verteidigen. Und dann alles noch damit zu krönen, diese empörenden Gesetze der nationalen Sicherheit dem höchsten Gericht vorzulegen, um ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. So ist es halt, wenn man sich einen Schwaben als Feind aussucht. Als diese Allmächtigen und Hetzer hinter den Kulissen im Jahre 2000 merkten, dass ich, wenigstens zeitweilig, ihrer Einkreisung entkommen war, entwarfen sie einen Plan, der ihrer schlauen, berechnenden Natur vollkommen entsprach, um mich nach Kanada zurückzubekommen. Es würde für sie ein leichtes gewesen sein, mich durch einen gemieteten Schurken wegräumen zu lassen. Schließlich kostete es sie $200, gezahlt an irgendeinen drogensüchtigen Junkie am Platz, mein Haus bis zu den Grundmauern niederzubrennen und einen Schaden von $400.000 anzurichten, einschließlich der Vernichtung unschätzbarer, in 30 Jahren angesammelter Archivbestände und 5000 Bänden der Bibliothek. Wäre ich zu der Zeit nicht auf einer Vortragsreise gewesen, hätte sie mein Erstickungstod weniger als die Hälfte eines normalen Todesschusses gekostet, so das Polizeirevier Toronto, das mir sagte, dies sei der gängige Kurs im von Verbrechen geschüttelten Toronto unserer Zeit. Verschiedene Nationalitäten und Rassen hinterlassen unterschiedliche Spuren bei ihren Missetaten. Jeder Detective, Spionagebeamte und Polizist weiß das. In der Vergangenheit, wenn ich bei der polizeilichen Ermittlung den politisch unkorrekten Gesichtspunkt der Rasse gegenüber verschiedenen Polizisten aus unterschiedlichen Gerichtsbezirken, ja aus unterschiedlichen Ländern, aufgeworfen habe, waren sich alle einig, dass Verbrechensszenarien rassisch-ethnische Fingerabdrücke haben. Haitianer, Kolumbianer und Russen, wie sie Robert Friedmans Buch Red Mafia so gut beschreibt, hätten unterschiedliche Arten, einem Menschen die Kehle durchzuschneiden. Jeder wohlausgebildete Detektiv im Drogengewerbe könne sofort die jeweils vorliegende Volkszugehörigkeit identifizieren. Eine der Kennzeichen des Verbrechensabdrucks meiner Feinde ist immer gewesen, sich gleich mehrfache Vorteile zu verschaffen, kurzfristige und langfristige. All das ist für mich von dem Moment an offenbar geworden, als sich am 5. Februar 2003 die Handschellen um meine Gelenke schlossen. Die ethnischen Fingerabdrücke meiner Feinde sind sogar noch deutlicher in jedem neuen Dokument enthüllt, das wir ausgraben und in jeder Spur, die meine Ermittler und Anwälte verfolgt haben. Nachdem ich meine Tätigkeit in Toronto auslaufen ließ, die so viele Jahre lang ein Stachel in ihrem Leib gewesen war, meinten sie, dies sei die richtige Zeit loszuschlagen, bevor ich mich in den Vereinigten Staaten richtig festsetzen könnte, wo die Verfassung all meine Gedanken, Schriften und Medienaktivitäten vollkommen rechtmäßig machte und sogar unter Schutz stellte. Sie mussten nun handeln. Ich wusste es. Und als ein berühmter amerikanischer Professor mit analytischem Fachkönnen und lebenslanger Praxis auf einem sehr bedeutenden Gebiet des strategischen Denkens zu Besuch in unsere Bergzuflucht kam, sagte ich ihm das, wovon ich wusste, es werde kommen. Ich kenne meine Gegner. Es war etwas mehr als eine Woche, bevor die Handschellen um meine Gelenke schnappten. Für jemanden, der ein Leben lang damit verbracht hat, sie zu studieren, wie ich es getan habe, sind diese Leute ganz gut im Voraus einschätzbar. Ihr politisches Handlungsschema setzt eine sehr beschränkte Zahl von durch die Zeiten seit den Römern erprobten Variablen ein. Cicero erlebte das gleiche Verhalten vor 2000 Jahren, sowie John Demjanjuk, Frank Valus und ich in Toronto. Sie verwenden das, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Sie sind deshalb voraussagbar geworden und auch verletzbar. Meine Feinde rechneten mit einer vergleichsweise schnellen Sonderbehandlung für mich innerhalb des Gerichtssaals und außerhalb, und dies sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada, nachdem Shylock das sprichwörtliche Pfund Fleisch entnommen und mich in den Augen der Öffentlichkeit noch etwas mehr verteufelt hatte. Sie müssen ihrer Gemeinde, ihren Gesinnungsgenossen und Spendern, ihren Holocaust-Heiligtümern und Toleranzzentren demonstrieren, dass sie immer noch die nützlichen Verbindungen haben, bei der Polizei, den Geheimdiensten, der Regierung und den Medien. In anderen Worten, dass sie das Geld wert sind, das ihre Anhänger austeilen, um die Verteufelung Zündels weiterzutreiben. Ihr Fingerabdruck ist es, einem Opfer immer Qual, seelische Folter, Peinlichkeit und finanziellen Schaden zuzufügen und gewöhnlich seinen Namen und seine gesellschaftliche Stellung zu ruinieren, ihm seine Freundin oder Frau, Geschwister, Kinder zu entfremden. Doch zusätzlich ist die totale Selbstpreisgabe immer ihre Forderung, sich vor ihnen niederzuwerfen, die Selbstdemütigung, die demütige Bitte um Verzeihung. Schaut auf das arme deutsche Volk, wie es zum Kriechen gebracht worden ist. 60 Jahre lang haben keine Milliardensumme Geldes und keine politische Zugeständnisse, kein Maß von mea culpa, diese Leute zufriedengestellt. Und genau das ist ihre Achillesferse. Es fehlt ihnen vollständig an Fingerspitzengefühl, das feine Wissen darum, wann Shylock sich das letzte Pfund Fleisch geholt hat, das er erwarten kann, aus dem Opfer zu schneiden und doch verhältnismäßig sicher zu sein. Man kann es am besten an der Behandlung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und an ihrem Verhalten in der ehemaligen Sowjetunion sehen. Selbst vor kurzem an dem Absturz ihrer Oligarchen, ihrer kleinen Gruppe von Ausbeutern. Statt dass arme Russland den Schauplatz ihres größten Verbrechens, des Massen- und Völkermordes in der Geschichte, zu verlassen, mussten sie es weiter auspressen. Immer noch ein paar Tropfen mehr aussaugen aus dem bereits im Endstadium kranken Körper ihres früheren Opfers. Bis Putin dazwischenfuhr und einen der Hauptausbeuter verhaften ließ. Was aus den Palästinensern an Zugeständnissen herausgepresst worden ist, war den Israelis nie genug. Immer mussten sie die Schraube anziehen. Damit ziehen sie ausgerechnet die Intifada groß, die sie durch ihre grausame Politik und ihr übles Verhalten erst verursacht haben. Sie pressen und erniedrigen, steigern die Brutalität, wo immer sie eingreifen, errichten mehr und mehr illegale Siedlungen und Kriegszonen, verursachen Tod und Vernichtung und suchen Ruhe und Sicherheit hinter der größten Ghettomauer, Sharons Zementwand, die je in der Geschichte gebaut wurde. Als Nixon und selbst der sanfte Carter, die über sie Bescheid wussten, im Begriff waren, zu Hindernissen für sie zu werden, wurden sie mattgesetzt und aus dem Amt entfernt, als Anschauungsbeispiele für andere. Als Ronald Reagan ankündigte, er werde nach Bitburg gehen, um der demütigenden Behandlung der Deutschen ein Ende zu machen, erschien plötzlich Eli Wiesel im Weißen Haus und warnte voller Chuspe den amerikanischen Präsidenten in einer erniedrigenden Form. Der Gedanke, dass sie die Seite überspannen könnten, ist diesen Ghettobewohnern und Ghettoflüchtlingen nie einen Augenblick lang gekommen. Pein und Verlegenheit mussten einem goyischen Präsidenten zugefügt werden. Was gebraucht wurde, war eine schnelle Spritze und ein Adrenalinstoß, eine Selbstbestätigung, wie für Muhammad Ali: Ich bin der Größte. Die unsicheren Söhne des Ghettos müssen sich immer wieder selbst bestätigen, indem sie einen anderen niedermachen, selbst einen Freund, nur um zu zeigen, dass sie immer noch Spitze sind, mächtiger als der Präsident der Vereinigten Staaten. Ganz Amerika erhält nun genau jene Behandlung durch die Neokons, die den Deutschen in den letzten 60 Jahren zuteil wurde. Rücksichtslose Zurechtweisung. Mal schmeicheln sie, mal jammern sie, stampfen auf den Boden in Wutanfällen in den Medien, im Kongress, im Senat und natürlich im Weißen Haus und ziehen jeden Dollar bis zum letzten Zehner aus dem langsam sterbenden Körper Amerikas. Sie vergessen dabei ganz, dass sie ihren so geduldigen und großzügigen Gastgeber tödlich beleidigen. Es ist ihr Fingerabdruck, typisch für ihre Art, der überall auf Amerikas Mittelostpolitik seit der Truman-Regierung zu entdecken ist. Sie wollen keinen Sieg über ihre Feinde, wie vollkommen er auch sein mag, als ausreichend ansehen, bis ihre Opfer vor ihnen im Staub kriechen. Ich weiß von keinem anderen Volk mit dieser Eigenart. Ausschnitte aus Briefen an Ingrid. Grüße aus dem Innern des Archipel Gulag der Neuen Weltordnung. Interessant, dass ich einer der ersten Kandidaten sein soll, der es im wirklichen Leben so hautnah erlebt. Es ist furchteinflößend und sehr, sehr traurig. So ein schöner Planet und solch ein Kontinent des Reichtums und der Verheißung. Nun, da ich von meinen Beratern, von Informationen, von der großen Welt fast vollständig abgeschnitten bin, fange ich an zu begreifen und mich mit dem Ausdruck »Es ist einsam auf dem Gipfel« zu beschäftigen. Auch ganz unten ist es einsam. Ich stehe Entscheidungen gegenüber, die Auswirkungen auf unser Leben für den Rest unseres Daseins haben werden. So drehe und wende ich jeden Gesichtspunkt, jede Ansicht, jeden Schritt Dutzende, Hunderte von Malen, bevor ich eine Entscheidung aufgrund von nur unvollständiger Informationen treffe. Nur um erneut meine sorgfältig ausgedachten Pläne sabotiert und verwüstet zu sehen, durch gesetzliche Mechanismen, die weiterlaufen und einen Menschen seinem Schicksal überlassen. Ich weiß, dass manches von meiner Schreiberei gelegentlich schwer zu entziffern ist. Nur zwei von meinen Zellen haben einen am Betonboden befestigten metallenen Stuhl und einen an der Wand verschraubten Tisch gehabt. Sonst sitze ich auf der Kante meines metallenen Betts, verkrümmt, in unbequemen Stellungen schreibend. Ich bekomme Krämpfe, rutsche hin und her, versuche eine andere Stellung. Genauso ist es beim Essen. Es ist wirklich ein unheimliches Dasein. Die neue Zelle hat noch nicht einmal einen Spiegel. Sie ist hell gestrichen, fast so hell wie ein Operationssaal im Krankenhaus. Ich kann jetzt sehen, was ich zeichne. Ich habe schon über 20 Entwürfe für Gemälde fertig, die ich für die Galerie machen will, sobald ich etwas Leinwand und Farben in die Finger bekomme, wo immer das auch sein mag. Es hat zwei aufeinanderfolgende Anhörungen zur Haftprüfung durch einen Einwanderungsschiedsrichter gegeben. Jedes Mal wurde eine Kaution abgelehnt, auch eine Freilassung, weil Kanadas zivile Spionageorganisation sagt, dass Ernst Zündel eine Gefahr für Kanada darstellen könnte, wegen irgendwelcher Leute, die bei der Verfolgung ihrer politischen Ziele Gewalt ausüben könnten. Nicht, dass Ernst dies tun würde. Nein, dass irgendwelche Leute es tun könnten. 42 Jahre gesetzestreuen, friedlichen Verhaltens besagen überhaupt nichts. Mögen, dürften, könnten. Alles Gummiwörter. Sie können in Kanada einen Mann hinter Gittern halten wegen Besorgnis, registriert von einem anonymen Bürokraten in einer Spionageorganisation. Bis jetzt habe ich dir 11 Briefe geschickt. Ich werde das reduzieren, sobald die Dinge sich gefestigt und wir eine neue Routine ausgearbeitet haben. Ich kann einen noch längeren Aufenthalt im Gefängnis ohne Kautionsgewährung wegen dieser verdammten Anschuldigung des CSIS voraussehen. Ich möchte zu einem Abschluss kommen und strebe eine Konfrontation mit Ihnen an, so ungleich der Kampf auch sein wird. Ich habe die Nase voll. Ich will mit meinem Leben vorankommen. Ich will dies noch auskämpfen, solange ich Energie und Fantasie in mir habe. Ich möchte einen festen Zeitplan. Ich würde ein schnelles, konzentriertes, hartes Verfahren vorziehen, sodass ich mit meinem Leben weitermachen kann, in der Freiheit oder im Gefängnis, hier oder in Deutschland. Ich möchte Ziele setzen können, wie ich es immer getan habe und immer tun werde. Ich liege auf meinem Betonplattenbett und denke über mein Schicksal nach. Ich lese deine so schön zusammengestellte Chronologie, die du mir geschickt hast. Wenn jemand, der Sinn für Gerechtigkeit hat, das anschaut, tritt ihm die bodenlose Bestechlichkeit und Niedertracht des INS krass vor Augen. Ich bin nun ganz nah an der Behandlung, wie sie Rudolf Hess, mein Held und Vorbild, erfuhr. Immer alleine, aus der Ferne von 3 Mann bewacht. Ich bin 24 Stunden am Tag eingesperrt. 10 Minuten Spaziergang an der frischen Luft, wenn es das Wetter erlaubt. 10 Minuten Duschen und Zeit für Telefongespräche. Das ist schon alles. Keine Zeitungen. Keine Pakete von Freunden oder Verwandten, die Bücher enthalten. Keine Kugelschreiber, nur Bleistiftstummel. Ich bin wieder in einer neuen Zelle. Neue Wachen, neue Personen. Es ist immer eine Anpassung und manche der Wachleute, das ist klar, sind beeinflusst von dem, was sie in den Zeitungen gelesen haben. Man kann das an ihren Bemerkungen erkennen. Allgemein herrscht Zurückhaltung und, wie ich fürchte, sehr wenig Verständnis und ein erschreckender Mangel an Neugier bezüglich des Lebens, der Geschichte, der Gesellschaft. Ich bin erschüttert, wie weit diese Menschen, unsere Rassenbrüder und Verwandten, sich von ihren Wurzeln, ihrem Erbe entfernt haben. So viel ist verloren gegangen, unwiederbringlich. Verloren an die Moderne. Es ist traurig, sehr traurig. Nun musst du zu allem noch diese zusätzliche Arbeit mit dem Drucken, Falten, Einlegen, Versenden der Rundbriefe tun. Ich weiß, wie hart du schon vorher gearbeitet hast. Jetzt muss es für dich die reinste Tretmühle, ein Albtraum sein. Und dein Mann und Freund schreitet in seiner Zelle um und überlegt, wie er dir etwas von der Last abnehmen könnte. Wäre ich frei, könnte ich Briefe schreiben, Anrufe erledigen, meine produktive Leistung erhöhen, hätte ich Pinsel und Leinwand. Aber so, wie es jetzt aussieht, bei diesem lügenhaften Haufen von Marxisten, die Trudeau an hohe Stellen im CSIS setzte, bin ich in meinen Möglichkeiten schwer eingeschränkt. Bei diesem ständigen Mediengeschrei, ich sei eine Bedrohung der Sicherheit, wird wahrscheinlich kein Richter in Kanada genug Mut haben, gegen den Niagara-Fall von Gemeinheit und Verleumdung anzuschwimmen. Ganz ernsthaft gesprochen, wäre ich ein kanadischer Richter mit Kindern, die durch die Universität kommen wollen, wäre ich nicht sicher, dass ich allzu schnell bereit sein würde, einem Mann wie mir Spielraum zu geben, bei dem fürchterlichen Zeug, was sie über mich und Leute sagen, mit denen ich angeblich zu tun hatte. Warum sollte ein normaler, gewöhnlicher kanadischer Richter, der die tieferen historischen und politischen Fragen und ihren Zusammenhang nicht versteht, seine Karriere und seinen Ruf für einen Sonderling und Ausgestoßenen wie mich riskieren? Ich bin realistisch, Ingrid. Ich habe an diese seltsame Situation im Bezirksgericht Blount gedacht, wo man bestraft werden konnte, wenn man während des Hofgangs lieber auf seinem Bett in seiner Zelle blieb. Das bedeutete, ich musste im Flurbereich herumgehen und sprechen, zuschauen, sitzen, Schach spielen, skizzieren, mit anderen zusammen sein. Ich habe das tatsächlich mehr verabscheut als das Eingesperrtsein in der Zelle. So pervers es klingt, ich konnte es nicht erwarten, schnell genug in meine Zelle zu kommen und das Sicherheitsschloss einschnappen zu hören. Nun hatte ich einen Ort, nun konnte ich überlegen, meditieren, in Gedanken bei dir sein. Und ich konnte dir schreiben und an diesen Zeichnungen arbeiten, die du, wie du mir sagst, verkaufst, um etwas Geld für diese schrecklich hohen Rechtsanwaltsgebühren und zusätzlichen Kosten am Rande zu bestreiten. Ich mache mir hierüber ständig Sorgen über das Geld. Ich bin ab und zu versucht, nicht weiter zu kämpfen und einfach vor den übermächtigen Kräften zu kapitulieren, die gegen uns aufgeboten sind, und den Deutschen ermöglichen, mich auf 5 Jahre ins Gefängnis zu stecken. Es ist mir durch den Kopf gegangen. Ich würde nicht mehr getreten und herumgestoßen werden. Aber dann denke ich an all die Tausende und Tausende von Menschen, die ihre Groschen gespart haben, die auf ein bisschen Luxus verzichteten, um Leuchters Forschung zu ermöglichen, seine Reise, meine vielen und mühsamen Prozesse. Wenn ich also mal einen schwachen Moment habe und mir überlege, ob ich das Recht habe, all dieses Opfergeld auszugeben, um die teuren Anwälte zu bezahlen, um mir zu helfen, die Freiheit wieder zu gewinnen, damit ich weiterhin denen dienen kann, die mich zu dem gemacht haben, was ich geworden bin, dann ziehe ich den Schluss, dass meine Rolle noch nicht ausgespielt ist. Es ist noch Unvollendetes zu erledigen. Der Kampf geht weiter. Brief an einen Unterstützer. Dank für Ihre freundlichen Worte über meine Arbeit und meine Bemühungen. Sie haben besser als die meisten anderen verstanden, warum ich in dieser misslichen Lage bin. Offenbar habe ich einen freiliegenden Nerv des Gegners getroffen und es wird an mir ein Exempel statuiert. Ich weiß, dass ich nicht gegen Einwanderungsbestimmungen verstoßen habe. Das ist nur die offizielle Ausrede, um es den Einfältigen plausibel zu machen, von denen es heutzutage viele in hohen und niederen Stellen in jedem Land gibt. Heute ist mir klar, dass ich Opfer einer wohlbedachten, kompetent geplanten und organisierten Entführung aus Rache geworden bin, an der mindestens 3 Staaten beteiligt waren. Amerika, Kanada und Deutschland. Sehr wahrscheinlich mit dem geistigen Beitrag eines 4. Israels, vertreten durch Angehörige einer 5. Kolonne, der Diaspora in den Geheimdiensten. Ich bin nicht das erste und ich werde nicht das letzte Opfer solcher krimineller, außergesetzlicher Vorgänge sein. Ich werde einen entschlossenen Kampf führen, solange meine finanzielle und politische Unterstützung zu bewerkstelligen ist. Ich betrachte die Dinge immer im Zusammenhang der Geschichte, was einem hilft, so finde ich, die Last leichter zu ertragen. Vorbilder haben eine wichtige Rolle im Leben der Menschen, selbst im Leben der Erwachsenen. Erwin Rommel kämpfte auf erstaunliche Art mit vergleichsweise wenig Unterstützung und ständig bedrohtem Nachschub. Das meiste, was er je bekam, waren 15-18% des versprochenen oder verschifften Nachschubs. Verrat war die Ursache dafür. Vieles von meinem Kampf glich dem Rommels. Man könnte sagen, dass meine Gerichtsverfahren geradeswegs nach der Rommelschen Schule ausgefochten wurden. In seinem Falle überwältigte am Ende die Quantität die Qualität. Masse besiegte persönliches Opfer, Hingabe, selbst das Genie. Ich habe lebhaft wahrgenommen, dass es in allen Fragen Punkte der möglichen Umkehr gibt. Sind diese Punkte einmal überquert, wie nach Stalingrad, wird der Sieg immer fragwürdiger. Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Meine Feinde haben diesen jetzigen Plan sehr gut ausgeheckt. Dieses Szenario hat kein Nichtjude arrangiert, glauben Sie mir. Freunde und Kontakte in Position, die Einblick in die Details ermöglichen, haben das klar gemacht. Also kämpfe ich. Die Dinge sind im Fluss. Unsere Feinde sind in einer kritischen Phase in ihrem Streben nach totaler Dominanz. Das wird ihrer Aufmerksamkeit entgehen, weil sie Hybridwesen sind und als solche von innen her instabil. Sie werden leicht kopfscheu, gerade so wie ein Maultier leichter scheut als ein Esel oder ein Pferd. Das System unserer Feinde kracht in seinen Fugen. Sie haben so geschickt und schlau gelogen und sind so tief in unsere Gesellschaft in Amerika, Kanada und ganz Westeuropa eingedrungen, dass sie jetzt ihren eigenen Übertreibungen zum Opfer fallen und anfangen, falsche Entscheidungen aufgrund ihrer eigenen Propaganda zu machen. Es erinnert an die sprichwörtliche Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Die Geschichte steckt voll von solchen Beispielen. Ich rechne darauf, dass geistige Gesundheit über Irrsinn triumphiert. Mein eigenes Schicksal ist naturgemäß vor allem von Interesse für mich und jene, die mir geholfen haben und sich um mich sorgen. Für die Geschichte dürfte ich wohl als Kollateralschaden eingehen in der sich nun entwickelnden globalen Katastrophe des Dritten Weltkriegs. So sehe ich es aus der totalen Isolation im 24-Stunden-Einschluss mit 10 Minuten Frischluft, wenn ich Glück habe, und einer 10-minütigen Dusche am Tag. Ich glaube an ein unbegrenztes Universum. Der Himmel ist nicht unsere Grenze.